Alles gut. Bitte schön. Ja, okay. Hallo, Okay. guten Tag. Mein Name Hallo, ist guten Tag. Abogan. Ich bin hier zuständige Szenaristin. Mit Ihnen werde ich das Anamnesegespräch führen. Bevor wir über Ihre aktuellen Beschwerden sprechen, möchte ich ein paar allgemeine Fragen stellen. Sind Sie damit einverstanden? Ja. Okay. Wie heißen Sie? Mein Name ist Eva Schmidt. Eva Schmidt. Eva Schmidt. Eva Schmidt, okay. Frau Schmidt, könnten Sie bitte Ihren Nachnamen buchstabieren? Schmidt. DT, okay, verstanden. Okay. Wie alt sind Sie, Frau Schmidt? Ich bin 73 Jahre alt. 73 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren? Ja, okay. Vielleicht können wir Später noch mal sagen. dann Ihren Ausweis kontrollieren. Okay, wie groß sind Sie? Ich bin 1,77 groß und wiege 70. 70. Okay. Frau Schmidt, was führt Sie zu uns? Ich habe Luftnot. Luftnot. Ja, und zwar habe ich Luftnot vor allen Dingen, wenn ich schlafe, muss ich viel husten. Beim Aber das, Schlafen. ja, wenn ich nachts schlafe, dann muss ich viel husten. Und aber am schlimmsten wird das mit dem Husten mit Luftnot zusammen. Aber ich habe beides dann immer, Luftnot und Husten. Am schlimmsten wird es morgens um 5, 6 Uhr. Besonders morgens um 5, 6 Uhr schlimmer geworden. Okay. Okay. Leiden Sie an momentan Atemnot? Ein bisschen, ja, auch in Ruhe. Okay. Frau Schmidt, muss ich momentan unser Gespräch unterbrechen? Werde ich Ihre Sauerstoffsättigung messen? Und ein EKG wird geschrieben. Super. Verstanden? Wir haben alles gemacht, alles in Ordnung. Ja, im EKG ist alles in Ordnung. Im Okay. EKG ist ein kompletter Rechtsschenkelblock, Herzfrequenz 80 pro Minute. 80 pro Minute. Okay, Frau Schmidt, in Ihrer EKG gibt es nicht notwendige Situation, deswegen können wir weitergehen. Notwendige Situation? Nicht richtig. Gibt es nichts Besonderes oder nichts Schlimmes oder nichts Akutes? Nicht akuter Handlungsbedarf. Befunde, ja, Ja, akuter nichts. Befunde. Genau. Befunde, deswegen können wir weitergehen. Weitermachen, weitergehen. Weitermachen. Ja. Okay. Seit wann leiden Sie darunter? Atemnot und Husten? Ich habe das schon länger, ich habe das schon seit Jahren, aber das ist jetzt seit ein paar Tagen sehr schlimm geworden. Mhm. Okay. Kommt Ihr Auswurf beim Husten? Husten, nicht hüsten. Husten. Husten. Ja. Husten. Ja, Schleim kommt. Schleim. Ist es gelblich? Gelblich, ja, das ist gelblich. Mhm. Okay. Haben Sie in Ihrer Auswurf Blut gesehen? Also gestern Morgen habe ich sehr viel gehustet, da war dann am Ende auch ein bisschen Blut mit dabei. Ja. Frische Blutung, vermutlich. Was meinen Sie mit frischer Blutung? Ich habe Blut gesehen. Blut gesehen. Okay. Okay. Frau Schmidt, gibt es bestimmte Auslöser für Ihre Beschwerden? vor allen Dingen nachts, wenn ich liege, und morgens ist es am schlimmsten. Ja, morgens. Leiden Sie unter Brustschmerzen? Nein. Okay. Hatten Sie früher ähnliche Beschwerden? Früher hatte ich das auch schon mal, ja. Ja. Waren Sie beim anderen Arzt? Ja, ich bin beim Lungenfacharzt in Therapie. Ja. Lungentherapie nehmen Sie. Lungenfacharzt bin ich in Therapie, ja. Lungentherapie kann man nicht sagen, das gibt es nicht. Okay. Haben Sie Probleme mit Herzen? Wie meinen Sie das? Ja, zum Beispiel leiden Sie unter Herzrasen oder Herzklopfen? Nein. Nein, haben Sie nicht bemerkt. Nein. Okay. Gibt es etwas, das Ihre Beschwerden lindert oder verstärkt? Nicht, dass ich wüsste. Ich wüsste, okay. Okay. Leiden Sie unter Fieber? Fühlen Sie sich fiebrig? Ich fühle mich jetzt nicht warm. Nicht warm, okay. Okay. Sind Sie in der letzten Zeit grippale Infektionen gehabt? Sind Sie in der letzten Zeit grippale Infektionen gehabt? Ganz schlecht. Nochmal von vorne. Haben Sie in der letzten Zeit bestimmte Infektionen gehabt? Ja, oder haben Sie in letzter Zeit viele Atemwegsinfektionen gehabt? Genau. Ja, ich habe immer wieder Atemwegsinfektionen. Mhm. Wann war letzte Infektion? Sie meinen, wann ich das letzte Mal ein Antibiotikum eingenommen habe? Ja, genau. Vor 2 Monaten. Vor 2 Monaten. Bekommen Sie Atemwegeinfektion sehr häufig? Ja. Atemwegeinfektionen ist falsch. Atemwegsinfektionen. Atemwegsinfektion. Sehr gut. Atemwegsinfektion. Okay. Okay. Frau Schmidt, haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Nein. Das klappt ganz gut bei mir. Wie ist Ihr Appetit? Ja, mein Appetit ist nicht so gut in letzter Zeit. Ich schlafe auch nicht so gut. Wissen Sie, mein Mann ist vor 3 Monaten gestorben oder länger sogar. Ich glaube, es sind schon 5 Monate. Aber seitdem kann ich nicht so gut schlafen. Und ich habe auch keinen Appetit, ehrlich gesagt. Ich bin auch sehr traurig. Vor 5 Monaten, ja. Es tut mir leid, ja. Danke. Mein Beileid. Danke. Ja. Haben Sie in der letzten Zeit ungewollt ab- oder zugenommen? Ich esse halt weniger, ne? Ich habe schon abgenommen. Ich habe so in den letzten 2 Monaten habe ich so 10 Kilo abgenommen. 10 Kilo. Okay, Frau Schmidt. Ja. Ist Ihnen schwindelig? Nein. Können Sie genug Wasser trinken? Ich esse nicht so viel, dann trinke ich auch nicht so viel. Nicht so viel. Okay. Frau Schmidt, haben Sie chronische Erkrankungen, von denen ich wissen sollte, zum Beispiel Bluthochdruck, Ja, Blutzuckerkrankheit? ich habe einen Bluthochdruck. Ja. Ich habe Osteoporose. Osteoporose. Ich habe COPD. COPD. Seit wann leiden Sie COPD unter an COPD? Ich leide an COPD schon seit 20 Jahren. 20 Jahren. Okay. Okay. Seit wann haben Sie arterielle Hypertonie? Weiß ich nicht, lange. Bluthochdruck? Lange. Langsam. Okay. Nehmen Sie Medikamente regelmäßig ein? Und Ja. welche Medikamente nehmen Sie regelmäßig ein? Ich nehme das ASS 100 ein, ASS. weil der Arzt gesagt hat, dass ich eine Durchblutungsstörung an den Beinen habe. Ja. Dann nehme ich was gegen die Osteoporose ein. Ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt. Mit F fängt das an. Fosamax? Bitte schön, könnten Sie bitte. Fosamax heißt das, glaube ich. Ich nehme was gegen die Osteoporose ein, einmal die Woche. Einmal die Woche. Genau. Dann nehme ich was gegen meinen Blutdruck ein. Wie heißen die Tabletten? Amlodipin, Amlodipin. ja, zweimal am Tag. Ja. Und dann nehme ich noch ein Medikament ein gegen den Blutdruck, aber ich weiß den Namen nicht mehr. Okay, dann können wir vielleicht Ihren Plan nachgucken, nachschauen. Ich sage, meine Tochter muss das mitbringen. Ich habe den nicht dabei. Okay. Dauert das noch lange? Nehmen Sie oder wenden Sie bestimmte Spray wegen COPD an? Ach, da fällt mir ein, ich nehme ja auch eine Cortison-Tablette ein. Das sind, Cortison-Tabletten. ja. Wie viel Milligramm sind das, die ich jetzt einnehme? Das hat der Arzt mir jetzt verschrieben. Ich glaube 20 Milligramm. 20 Milligramm. Täglich einmal nehmen Sie. Ja, das habe ich jetzt seit ein paar Tagen. Ein paar Tagen. Das soll dann reduziert werden. Okay. Ansonsten haben Sie keine Medikamente einnehmen. Ich nehme was gegen meinen Magen ein, gegen den Cortison. Ja. Pantoprazol oder Ja, genau, das nehme ich ein. 20 Milligramm zweimal täglich. täglich. Okay, Und danke es schön. fällt mir jetzt nicht ein. Ich habe bestimmt noch etwas. Es fällt mir gerade nicht ein. Wie bitte? Es fällt mir gerade nicht ein. Alle Tabletten fallen mir jetzt nicht ein. Okay, dann kontrollieren wir alles. Okay, Frau Schmidt, reagieren Sie auf bestimmte Medikamente oder Stoffe allergisch? Ja, Penicillin vertrage ich nicht. Penicillinallergie. Wie äußert sich Ihre Allergie? Ich kriege keine Luft und werde rot am ganzen Körper. Haben Sie alle Grundimpfungen und Corona-Impfungen auch erhalten? Ich habe drei Impfungen erhalten. Drei Impfungen. Haben Sie Impfpass dabei? Ist alles zu Hause. Okay, einverstanden. Okay. Hatten Sie in der letzten Zeit einen Unfall? Ich bin gestürzt vor 5 Jahren und habe eine künstliche Hüfte. Künstliche Hüfte haben Sie. Wurden Sie schon einmal operiert? Ja, künstliche Hüfte. Ansonsten keine Operation. Nein. Okay. Okay. Frau Schmidt, rauchen Sie oder haben Sie früher geraucht? Ich kann nicht aufhören und ich rauche zwei Packungen am Tag. Zwei Packungen? Ja. Seit wann rauchen Sie? Seit meinem 18. Lebensjahr. 18. Lebensjahr. Oh ja, okay. Über 50 Jahre. Mhm. Okay. Trinken Sie Alkohol? Nur bei Gelegenheit. Mhm. Am Wochenende oder? Nein, nur bei Feierlichkeiten. Nur bei Feierlichkeiten. Okay, Frau Schmidt, nehmen Sie bitte nicht peinlich. Jetzt ist mir was eingefallen. Ich nehme ja noch Sprays ein, ist mir jetzt eingefallen. Ich nehme noch zwei Sprays ein. Sprays ein. Ja. Ich nehme noch zwei Sprays ein. Spray. Spray, ja, okay. Ja, Sie haben. Ich Spray. Nehme noch zwei Sprays ein, aber ich kenne den Namen nicht. Namen nicht. Okay. Okay, nehmen Sie nicht persönlich, sondern medizinische Frage. Nehmen Sie Drogen? Nein. Drogen nicht. Okay. Ja. Ja, Sie haben gesagt, dass Ihr Mann vor 5 Monaten gestorben ist. Mhm. Tut mir leid. Leben Ihre Eltern noch? Nein, ich bin 73 Jahre alt. Meine Eltern sind schon längst tot. Ja, in Deutschland ist das eigentlich möglich. Nein, wir sind schon verstorben. Woran sind Ihre Eltern gestorben? Das weiß ich nicht mehr. Die sind alt geworden. Mhm. Gibt es in Ihrer Familie chronische Erkrankungen oder erbliche Krankheiten? Wissen Sie nicht, dass ich wüsste. Okay. Sind Sie Einzelkind? Nein, ich habe noch zwei Geschwister. Zwei Geschwister. Sind Ihre Geschwister gesund? Ja, Gott sei Dank. Beide gesund. Leben Sie allein? Ja, ich lebe allein. Meine Kinder sind schon groß und sind schon ausgezogen. Okay. Wie viele Kinder haben Sie? Zwei erwachsene Kinder habe ich. Nein. Sind Ihre Kinder auch gesund? Ja, die sind gesund. Super. Sind Sie im Rente? Ja, ich bin Rentnerin. Rentnerin, ja. Mhm. Welchen Beruf hatten Sie? Ich war Lehrerin. Lehrerin. Mhm. Okay, Frau Schmidt, ich möchte für Sie kurz zusammenfassen haben. Und Sie haben seit einigen Jahren haben Sie Atemnot, Luftnot und ich würde nicht sagen, wenn ich den Patienten vorstelle, dass die Patientin seit einigen Jahren Luftnot hat, sondern Atembeschwerden hat. Atembeschwerden ist besser. Ich kann ja nicht durchgehend mit Luftnot leben, das geht ja nicht. Ne? Dann würde ich immer sagen, Atembeschwerden. Ja, okay. Sie haben seit einigen Jahren Atembeschwerden mhm. und beim Schlafen husten Sie. Mhm. Und, ja, Ihr Husten und Ihre Atembeschwerde sind besonders morgen verschlimmert. Mhm. Und Sie haben gelblicher Auswurf. Mhm. Und, richtig. Ja, Sie haben keine Brustschmerzen. Nein. Vor 2 Monaten haben Sie an einer Atemwegsinfektion gelitten mhm. und Sie haben eine Antibiotikbehandlung bekommen. Eine antibiotische Therapie bekommen oder eine Antibiotikatherapie bekommen? Eine Antibiotikatherapie behandeln. Nein, geht behandelt. Nicht. Nein. Behandelt wurde. Nein, nein. Die Atemwegserkrankung ist behandelt worden mit einem Antibiotikum, kann man sagen. Oder Sie haben eine Antibiotikatherapie erhalten, Sie haben eine Antibiotikatherapie bekommen. Ja, Sie haben eine Antibiotikatherapie bekommen. Genau. Oder die Atem- oder die Infektion ist mit einem Antibiotikum behandelt. Behandelt worden. Das geht auch. Ja, behandelt worden. Sie leiden schon lange, Sie haben schon lange Zeit Bluthochdruck und dagegen nehmen Sie Amlodipin zweimal täglich. Mhm. Ja, und Sie leiden an Osteoporose. Mhm. Welche Medikamente nehmen Sie dagegen ein? Das habe ich ja gesagt. Ich nehme ein Osteoporosemittel ein, einmal die Woche, aber ich kenne den Namen nicht. Ich glaube, es heißt Fosamax. Kennen Sie nicht, okay. Fosamax, glaube ich, heißt es. Wassermax. Fosamax. Fosamax, okay. Okay, und wegen COPD wenden Sie zwei unbekannte Spray an. Nicht unbekannte. Unbekannte heißt irgendetwas, was nicht bekannt ist, sondern es ist ja normales Spray, aber wenden Sie zwei Sprays an, dessen Namen Sie nicht kennen oder dessen Namen Sie sich nicht erinnern Namen, können. Ja. Mhm. Dessen Namen sind Sie nicht erinnern. Mhm. Ja, und Cortison-Tabletten nehmen Sie täglich einmal 20 Milligramm ein. Aber erst seit ein paar Tagen, ne? Ja. Erst seit ein paar Tagen, das ist neu. Das hat der Arzt mir verschrieben, wegen meiner Luftnot jetzt. Seit wann nehmen Sie das? Seit zwei oder drei Tagen, habe ich ja gesagt eben. Seit einigen Tagen erst. Okay, einigen Tagen. Okay. Möchten Sie etwas hinzufügen? Ich habe meine Medikamente vergessen, das tut mir leid, aber meine Tochter bringt den Plan mit. Entschuldigung. Ja, wir rufen Ihre Tochter an. Und helfen Sie mir bitte, Frau Doktor, weil die Luftnot macht mich ganz verrückt. Ich verstehe Sie, Frau Schmidt. Sie brauchen keine Angst zu haben und wir werden alles tun, um Ihnen zu helfen. Ja, aber wissen Sie, da war ja Blut in meinem Schleim. Ich habe schon ein bisschen Angst. Ja, ich verstehe Sie. Wenn Sie stark husten, bekommt ein bisschen Blut. Nein, nochmal. Nein. Okay. So geht wenn, das nicht. Falscher wenn Satz. Sie stark husten, ja, bekommen Sie im Auswurf ein bisschen Blut. Wird der Auswurf etwas blutig? Okay, wird Ihr Auswurf blutig? Blutig. Genau, weil die Schleimhäute gereizt sind, ja. Okay, für weitere Untersuchungen und Behandlungen müssen Sie bei uns bleiben. Mhm. Und zuerst werde ich körperlich untersuchen und dann Ihnen Blut abnehmen und Ihre Sauerstoffsättigung werde ich kontrollieren und dann veranlasse ich bei Ihnen Röntgen, Brustkorbröntgen. Mhm. Das heißt, Frau Doktor, Sie nehmen mir, ich muss hier bleiben. Ich habe gar keine Sachen dabei. Ich habe meine Pyjamas nicht dabei. Ich habe gar nichts dabei. Okay, Sie nehmen mir Blut ab und Sie machen ein Röntgenbild von meiner Lunge und dann machen Sie noch. Was machen Sie noch? Das habe ich vergessen. Mit dem Ergebnis werde ich mit meinem Chef. Mit dem Ergebnis war richtig. Mit dem Ergebnis? Mit dem Ergebnis werde ich mit meinem Oberarzt sprechen und dann. Über das Ergebnis. Ja. Über das Ergebnis werde ich mit meinem Oberarzt sprechen. Sprechen und dann werde ich werden wir entscheiden. Zu Ihnen kommen und alles erkläre klar. Ich alles. Ja, super, alles klar. Da bin ich ja mal neugierig. Hoffentlich wird das mit meiner Luft besser. Ja, wir legen jetzt für Sie eine Sauerstoffmaske anlegen. Okay. Wie viel Liter Sauerstoff? Ja. Wie viel Sauerstoff soll ich kriegen? Ja, nach der Blutgasanalyse werde ich eine 100, nicht 100, 2 Liter Sauerstoff veranlassen oder verabreichen. Ja, alles klar, sehr gut. Okay. Ja. Vielen Dank. Ich brauche eine Minute. Ja, Sie brauchen eine Minute, okay? Ja. Vielleicht meine Kollegen haben oder stellen Fragen. Fragen. Vielleicht können meine Kollegen in der Zeit Fragen stellen. In Ich der brauche Zeit. noch fünf Minuten und in der Zeit können meine Kollegen einfach Fragen stellen. Okay. In der Ja, Zeit. ist Ihnen aufgefallen, dass Ihr Beine geschwollen sind? Meine Beine geschwollen sind? Genau, ja. Nein, ist mir nicht aufgefallen. Also die sind halt immer ein bisschen dick, beide. Immer ein bisschen dick. Die sind, da ist immer ein bisschen Wasser. Hautfellfärbung an den Beinen auch haben Sie nicht Das bemerkt? ist, nein, das habe ich nicht gemerkt. Aber ein bisschen Wasser in meinen Beinen habe ich schon immer. Ja, okay, danke schön. Haben Sie Durchblutungsstörungen in Ihrer Bein? Nehmen Sie Aspirin ein? Bitte? Haben Sie Durchblutungsstörung in Ihrer Bein? In Ihrem Bein? An ihren Beinen. An Ihrem Bein? Ja, aber ich habe doch gesagt, dass ich eine Durchblutungsstörung in meinen Beinen habe, dass ich deswegen ISS einnehme. Das habe ich gesagt. Hatten Sie früher Verstopfung an Ihrer Beingefäße? Ja, da muss sowas gewesen sein. Deswegen nehme ich das ISS ein. Können wir anfangen? Ja. Okay, hallo, guten Tag, Frau Oberärztin. Hatten Sie kurze Zeit? Ja, also genau. Ich Also habe. man sagt nicht Frau Oberärztin, sondern den Namen, aber ich habe es verstanden. Okay, alles klar. Ja, ich habe Zeit. Ja, ich habe eine neue Patientin aufgenommen. Frau Eva Schmidt ist Eva, Eva, Eva. E wird EVA geschrieben, aber wird so Ja. lang aussehen. Eva. Frau Eva Schmidt ist 73-jährige Patientin, 1,76 Meter und 70 Kilogramm schwer. Ja, die Patientin stellte sich bei uns wegen seit ein paar Tagen bestehender Dyspnoe vor. Laut der Patientin bestehe die Dyspnoe seit ein paar Jahren und beim Schlafen verstärke sich ihr Husten verstärke sich ihr Husten und ich habe schon einem EKG geschrieben und bei der EKG gibt es Rechtschenkelblock und Herzfrequenz 80 pro Minute. Minute. Und ja, diese Atemnot sei hustenabhängig. Ja. Und besonders morgen verstärke sich ihr Sputum. Mhm. Und wenn sie stark huste, bekomme sie sei ihr Sputum blutig. Mhm. Und die Frage nach einer Thoraxschmerz, einem Thoraxschmerz wurde verneint. Vor zwei Monaten leidet sie an einer Pneumonie, die mit Antibiotikatherapie behandelt worden sei. Die vegetative Anamnese sei bis auf Inappetenz, Insomnia und in zwei Monaten 10 Kilo Gewichtabnahme unauffällig. Die Vorerkrankungen ergab eine arterielle Hypertonie seit schon länger Zeit und eine Osteoporose, ein COPD. Ja. Und was meinen Sie, was glauben Sie, warum die Patientin eine Osteoporose hat? Hat das einen Grund? Osteoporose, ja, sie sei im Wechseljahr hochwahrscheinlich und sie rauche viel Zigaretten. Ist das ein Grund für eine Osteoporose, wenn man viel raucht? Was meinen Sie, was ist das Ausschlaggebende für die Patientin, dass sie an einer Osteoporose leidet? Sind Sie verwundert, dass sie eine Osteoporose hat? Ich habe nicht gefragt. Aber nein, ich frage Sie. Ich will wissen von Ihnen. Ja, okay. Warum Sie glauben, dass sie eine Osteoporose hat? Ja, weibliche Geschlecht und... Nein, das glaube ich bei ihr jetzt nicht. Das ist ein prädisponierender Faktor, das stimmt, dass sie ein weibliches Geschlecht hat. Aber warum? Warum hat sie eine Osteoporose? Was meinen Sie? Warum hat sie... Pantoprazol nehmen Sie da... Pantozol? Was hat Pantozol mit Osteoporose zu tun? Was ist eine Osteoporose? Osteoporose ist Knochengeschwulst. Geschwulst? Was ist geschwulst? Oder Knochen... Was ist ein Geschwulst? Nein, stopp! Stopp! Was ist ein Geschwulst? Geschwulst ist... ein Tumor. Karzinom, ja, Tumor. Ja, okay. Hat sie ein Karzinom? Nein. Osteoporose, nein. Ist das ein Osteotumor? Nein. Also nochmal. Knochenschwund. Schwund. Schwund. Kommt von Schwinden. Kommt von Verschwinden, weggehen. Also sie hat Knochenschwund. Sehr gut. Was meinen Sie... Ist das unüblich, dass diese Patientin Osteoporose hat? Denken Sie mal ganz logisch nach. Was macht Osteoporose? Ja, alte Frau. Sie ist Nein. Eine alte Frau und ich muss gucken. Ich habe nicht gefunden. Entschuldigen Sie, wir hören nicht. Okay, jetzt gucken Sie mich bitte an. Sie sollen nicht Ihre Notizen angucken, sondern Sie sollen jetzt mal überlegen. Diese Patientin hat Knochenschwund, Osteoporose. Wundert Sie das? Sind Sie verwundert darüber? Nein, müssen Sie jetzt sagen. Nein, ich bin nicht verwundert. Und warum nicht? weil diese Patientin eine COPD hat und ständig Cortison nimmt. Diese Patienten haben immer Osteoporose. Das müssen Sie, wenn der Prüfer das fragt, wissen. Ja. Okay, weiter. Okay. Ja, okay. Sie haben Osteoporose. Ja, okay. Gegen ein arterieller Hypertonie nehmen Sie Amlodipin zweimal täglich ein und Fosfomax einmal. Fosamax, F-O-S-S-A-Max, Fosamax. Fosamax nehmen Sie wöchentlich einmal ein. Und wegen COPD wende Sie zwei Spray an, von denen Namen Sie erinnert oder Sie nicht erinnert habe. Und an den Namen konnte sie sich nicht erinnern, sagen Sie es doch ganz einfach. Okay. Ja, an den Namen sie nicht erinnert habe. Wegen Bein. Sie haben das bis jetzt sehr gut gemacht. Ganz langsam, nicht aufregen. Es war gut bis jetzt, war wirklich gut. Jetzt wieder langsam, konzentriert weitermachen. Es war gut bis jetzt. Genau. Außerdem nehmen Sie regelmäßig Cortisol 20 Milligramm täglich einmal und Pantoprazol 20 Milligramm täglich zweimal ein. Und wegen PAVK, wegen Tiefvenenthrombose oder ja, was hat die Patientin? Hat sie ihrer Meinung nach eine tiefe Venenthrombose oder hat sie eine PVK? Nimmt man bei einer tiefen Venenthrombose ASS ein? Nein. Wann nimmt man ASS ein? PVK. Ja. Vermutlich hat sie anamnestisch auch eine PVK und nimmt ASS ein. Ja, wegen anamnestisch PVK nehme sie ASS 100 Milligramm täglich einmal ein. Sehr gut. Und ja, die Patientin reagiere auf Penicillin allergisch. Ihre Allergie Ihre Allergie äußere sich mit Dyspnoe und Exanthem. Mhm. Ja. Und sie sei alle gut. Aber das müssen Sie in der Prüfung nicht erklären, wie die Allergie sich auswirkt. Das müssen Sie wirklich nicht. Nein, es reicht, wenn Sie sagen, die Patientin hat eine Penicillinallergie. Fertig. Und wenn der Prüfer Sie dann fragt, ist das denn auch eine Allergie? Woher wissen Sie das? Dann sagen Sie, ja, die Patientin gibt typische Symptome an, Halsschwellung und Exanthem. Aber sonst nicht erzählen. Reicht, wenn Sie sagen, die Patientin hat eine Penicillinallergie. Wirklich. Okay. Sie haben alle Grundimpfungen erhalten. Sie sei gegen Corona vollgeimpft. Und laut der Patientin wurde sie wegen Hüfttap Zustand nach einem Unfall operiert. Mhm. Und ja, sie sei Raucherin seit 55 Jahren. Rauche sie täglich zwei Packung und sie trinke gelegentlich in Gesellschaft Alkohol und ein Drogenkonsum wurde verneint. In der Familienanamnese ihre Eltern seien gestorben Sie kennen nicht die Ursache. Und sie haben zwei gesunde Geschwister und sie lebe allein. Sie haben zwei gesunde Geschwister. Vor 5 Monaten sei ihr Mann gestorben. Sehr gut. Und sie sei momentan Rentnerin. Früher arbeitete sie als Lehrerin. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine COPD-Attacke Attacke sagt man nicht. Oder eine Pneumonie-Zustand nach COPD. Nein, nicht COPD-Attacke, sondern welches Wort benutzen wir, wenn die COPD... Die Exacerbation. COPD-Exacerbation hin. Sehr gut. Okay, alternativ kommen eine Pneumonie. Und, sehr gut. Differentialdiagnostisch, ne? Differentialdiagnostisch kommt. Differentialdiagnose kommen eine Pneumonie, eine Lungenembolie und. Sehr, sehr gut, ja. Und was noch? Das Wichtigste. Ja, eine. Was bedeutet das? Ich habe. Langsam, ist alles gut. Ja, okay. Als erste Verdachtsdiagnose kommt eine Exazerbation der bekannten COPD in Frage oder eine COPD-Exazerbation oder eine exazerbierte COPD in Frage, kann man alles sagen. Ja, und zweitens Pneumonie. Drittens Karzinom wegen Gewichtsverlust. Sehr gut. Das ist genau das, was ich hören wollte. Das sind die Differentialdiagnosen, die Sie haben können. Warum kommen Sie auf Bronchialkarzinom? Warum? Sie hat seit 2 Monaten oder in 2 Monaten 10 Kilo abgenommen. Sehr gut. Gewichtsverlust und was noch? Blutige Auswurf. Sehr gut, genau. Genau, und daran muss man denken, ne? Das ist nicht allzu wenig bei diesem. Und noch etwas kommt hinzu. Was noch? Gewichtsverlust, Hämoptysen und was noch? Sie ist Raucherin, noch ein Risikofaktor für einen Bronchialkarzinom. Ja, langjährige Raucherin, ne? 2 Packungen seit 50 Jahren oder so, länger sogar. Ja, das sind ja 100 Päckchen, also da. Über 100 Päckchen. Ja, also das heißt. Das sehr, sehr gut, genau. Das ist super. Die Differentialdiagnosen sind super. Ich bin sehr zufrieden. Okay, jetzt haben Sie ja auch ein EKG geschrieben während der Untersuchung, weil Sie Patientin Luftnot angegeben hat. Warum haben Sie das EKG geschrieben? Wovor hatten Sie Angst? Ich habe Angst vor Myokardinfarktus. Sehr gut. Myokardinfarktus gibt es im Deutschen nicht. Bitte nicht. Infarkt. Von einem Myokardinfarkt. Ich hatte Angst, dass die Patientin einen Myokardinfarkt haben kann. Sehr gut, also haben sie EKG schon. Das fand ich auch sehr gut. Kann sein. Patienten haben manchmal stumme Infarkte. Sie ist zwar keine Diabetikerin, aber sie hat Luftnot angegeben. Ja? Kann sein. Und zweitens, die Lungenembolie. Finde ich eine super. Warum? Wie kommen Sie auf die Lungenembolie? Warum kann es eine Lungenembolie sein? Ja, sie haben Luftnot beim Liege. Allein Luftnot reicht schon aus. Sie hat Luftnot. Hämoptyse auch. Hämoptyse auch und was noch? Was haben Sie im EKG gesehen? Ich habe extra gesagt, was im EKG hat. Im EKG rechte Schenkelblock. Ich habe extra rechte Schenkelblock gesagt, damit sie durcheinander kommt. Ja. Aber die Patienten, die natürlich eine COPD haben, die haben auch oftmals einen rechte Schenkelblock, ne? Weil das rechte Herz ist belastet einfach. Okay? Sehr gut. Super. Okay. Was machen Sie jetzt? Wie kriegen Sie das alles jetzt unter einen Hut und können mit wenig Diagnostik herausfinden oder Diagnosen ausschließen? Was machen Sie als erstes? Labor, haben Sie gesagt. Ja, zuerst. Wonach gucken Sie im Labor? CRP und Sputumprobe. Wonach gucken Sie im Labor? Sputum ist im Labor, laborchemisch, Blut. Wonach gucken Sie im Blut? Ja, CRP, Leukozyten und bei der Blutgasanalyse kontrolliere ich... Ich frage nicht die Blutgasanalyse. Ich frage jetzt nur Blut. Okay, Serp, ja, Infektion verdi. Serpi, Prokalstonin. Sehr gut, super. Warum? Ja, wegen, ja, Prokalstonin. Bir saniye, bir saniye. Tuba'cığım, Tuba. Anneciğim, anneciğim, babanı bir arar mısın? Şöyle bak. Prokalcitonin und CRP ist Entzündungsparameter, deswegen kontrolliere ich. Prokalcitonin ist früher gesteigert oder langzeitige Infektionsparameter. Nein, wir reden nicht vom HbA1c. Was ist Prokalcitonin? Worauf weist Prokalcitonin-Erhöhung hin? Das ist ganz wichtig. Auf bakterielle Infekte. Ja, ja. Und nur deswegen, nur. Schulternde. Nur deswegen wird Prokalcitonin gemacht. Okay? Alles klar. Gut, Leukozyten, CRP, da haben wir schon mal einen Infekt, Pneumonie, in welche Richtung das geht, Infiltrat, ne? Ja. Was machen wir noch? Wir haben gesagt, es könnte auch eine Herzinsuffizienz sein, also was gucken wir uns noch an? Ja, ich kontrolliere auch Dedimer und... Dedimere sehr gut, zum Beispiel Lungenembolie, das heißt, wenn die Dedimere jetzt negativ wäre, oder aber die Patientin ist 70 Jahre alt, ne? Man kann das ja altersentsprechend berechnen. Ja. Wenn die Dedimere bei 0,7 ist, ist es auch negativ. Nee, negativ. Ja, eine Sekunde. Okay. Und für Herzinsuffizienz kontrolliere ich BNP. BNP gibt es nicht. BNP. BNP. Bitte richtig sagen. Die FSB-Prüfung ist auch Fachsprachenprüfung. Ja. Fachsprachenprüfung bedeutet, wir sagen nicht Myokardinfarktus. Sagen wir nicht. Wir sagen Myokardinfarkt. Wir sagen Husten und wir sagen BNP. BNP. Pro-BNP, ne? Wir gucken nach Pro-BNP. Okay, sehr gut, genau. Und wenn Pro-BNP wird etwas erhöht sein, aber nicht stark, weil die Patientin hat eine langjährige COPD, das rechte Herz ist belastet, das wird auch erhöht sein. Ja? Also wegen der Rechtsherzbelastung einfach. Okay, also. Dedimere haben wir gemacht, Infektverhalten haben wir schon viele Sachen ausgeschlossen. Ne? Wenn natürlich die Dedimere negativ ist, ist es schon mal keine Lungenembolie. Ne? Das können wir schon mal im Kopf so abarbeiten. Ne? Wenn BNP nicht so stark erhöht ist, dann wissen wir, es ist auch keine Herzinsuffizienz, keine Linksherzinsuffizienz zumindest. Okay. Und dann haben wir noch gesagt, was könnte es noch sein? Was Bösartiges. Naja, das ist halt schwierig herauszukriegen im Labor, aber wir können ja mal die LDH machen, ne? Und gucken, wie die LDH ist. Und dann wissen wir ja auch ungefähr, ob da irgendwie Hämolysezeichen sind oder so, oder Zellzerfall. Okay, und was machen wir als nächstes? Blutgasanalyse ist eine super Idee. Ja, warum machen wir die Blutgasanalyse? Ja, nicht nur Lungenembolie, sondern COPD für COPD verwenden. Nein, warum machen wir die Lungenembolie? Warum machen wir die Blutgasanalyse? Was wollen Sie in der Blutgasanalyse kontrollieren? Kohlendioxid und partiell Kohlendioxid kontrollieren wir. PCO2, wir wollen PCO2 kontrollieren, richtig? Ja, und was noch? Und nach dieser Ergebnis. Und PO2 wollen wir kontrollieren. Und was wollen wir noch kontrollieren? Bicarbonat. Und was noch? pH-Wert, ne? Bicarbonat und Laktat kontrollieren. Und pH-Wert vor allen Dingen. Was ist bei COPD-Lern das Wichtigere? Sauerstoff, PO2 oder PCO2? Was ist wichtiger? PCO2. Warum? Ja, bei der COPD erweitert Lungenkapazität und was bedeutet das? Die haben ein Lungenemphysem, die haben das Problem, das CO2 abzuatmen. Ja, abzuatmen. So, und was passiert jetzt? Warum ist das wichtig, die Blutgasanalyse? Warum ist das wichtig? Was müssen Sie machen? Können wir Sauerstoff anpassen. Genau. Das heißt, wenn der CO2-Wert sehr hoch ist, beziehungsweise 50 ist schon hoch, aber COPDler haben immer einen hohen CO2. Dann müssen sie, dürfen sowieso einem COPDler nie mehr als 2 Liter Sauerstoff geben. Hallo? Nie mehr als 2 Liter Sauerstoff geben. Sollten sie nie machen. Warum? Ja, wenn wir höhere Sauerstoffgabe geben, blockieren wir Atemzentrum, wir atmen nicht mehr. Sehr gut. Super, sehr gut. Ist wirklich so, die atmen einfach nicht mehr, ne? Der Atemantrieb ist dann weg. Atemreflex. Genau. Okay. Okay, sehr, sehr gut. Super. Und wenn der CO2-Wert wird nicht so hoch, also wenn Sie noch mit Ihnen normal gesprochen hatten, so wie ich, und hatten P-CO2 von 50, machen Sie sich dann Sorgen? Nein, die muss nicht beatmet werden, weil die redet ja noch ganz normal mit Ihnen, ne? Sie müssen nur Sauerstoff etwas niedriger geben. Okay. Was machen Sie noch? Was ist das Allerwichtigste, aber was Sie machen können? Eine ganz einfache Untersuchung. Sie haben jetzt gesagt, Blutgasanalyse, Labor. Thorax-Röntgen-2-Ebene. Ja, aber noch einfacher. Sie haben etwas ganz Einfaches noch nicht gemacht. Sie hätten sofort wissen können, ob sie exazerbiert ist oder nicht. Eine einfache Untersuchung haben Sie nicht gemacht. Ja, sie haben nicht abgehorcht. Ich höre die Lunge ab. Ja, bitte sagen Sie das, ne, bei COPD-Lern. Ich horche mit dem Stethoskop auf die Lunge. Ich höre mit dem Stethoskop auf die Lunge. Ich höre die Lunge ab. Oder einfachstes ist, ich höre die Lunge ab. Abhören. Lunge abhören. Ich höre die Lunge ab. Schreiben Sie sich das auf. Ich höre die Lunge ab. Ja, ich höre die Lunge ab. Und das ist nämlich das Allerwichtigste bei COPD-Lern. Was hören Sie denn? Ja. Da sonores Atemgeräusch haben. Nein. Was ist ein sonores Atemgeräusch? Ist physiologisch. Physiologisch, genau. Das ist physiologisch. Was hören Sie bei Patienten mit einer COPD-Exazerbation? Feuchte Rasselgeräusche. Nein. Feuchte Rasselgeräusche hören. Nicht raten. Sie raten jetzt gerade. Rasselgeräusche. Pneumonie. Infiltrate. Feuchte Rasselgeräusche. Das will ich nicht hören. Was hören Sie bei einer COPD in der Lunge? Spastik. Spasmus. Sie hören Spasmus. Und wie hört sich Spasmus an? Giemen. Endexpiratorisches Giemen. Verlängertes Expirium. Und Brummen. Ja, wir brummen. So hört sich das an, Entschuldigung, hört sich lustig an, aber so hört sich das an. Also nochmal, was machen Sie als allererstes bei der COPD? Ich höre die Lunge giemen und brummen. Ich höre die Lunge ab erstmal. Ja, ich höre die Lunge ab. Und sehr gut. Und was erwarten Sie? Ich erwarte giemen und brummen und verlängertes Expirium. Was ist denn Giemen? Giemen ist der Ausdruck eines verlängerten Expiriums. Ja, weil sie nicht ausatmen können, weil es eng ist, kommt es Giemen. Und Giemen bedeutet verlängertes Expirium. Sehr gut. Und das ist Spastik. Und wie therapieren Sie das? Sie können ihr sofort helfen. Ja, zuerst werden wir Bronchodilatator. Nein, nicht als allererste. Veranlasse ich IV-Cortisol. Erstmal, IV gibt es nicht. Wir sind in der Fachsprachenprüfung. Sagen Sie es richtig. Was geben Sie? Ich gebe Cortisol intravenös. Sehr gut. Oder IV. Bitte sagen Sie IV. IV. BNP. Sagen Sie das. BNP. BNP. IV. Und wir haben noch was falsch gesagt. Was war das noch? Husten. Genau, okay. Also Sie geben Cortison IV sehr gut. Wie viel? Jede Kilo 1 Milligramm. Ja, aber geben Sie ruhig 100 Milligramm, mindestens. 100 Milligramm Solodekortin IV. Sehr gut. Und damit haben Sie ihr schon geholfen. Und wenn Sie wollen, können Sie sogar jetzt noch inhalieren lassen. Inhalation. Mit Bronchodilatatoren inhalieren lassen. Super. Und Sie haben ihr jetzt schon wirklich, wirklich geholfen. Wirklich. Und ja. Okay, weiter. Das heißt, wir haben abgehorcht, wir haben die Lunge abgehört, wir haben Laborwerte gemacht. Genau. Wir haben schon einiges ausgeschlossen, weil die Dimer ist negativ, BNP ist nicht so erhöht. Sie hat hohe Insektparameter, Hämoglobin ist in Ordnung, weil sie hat ja Hämoptysen, wir müssen ja gucken, ne? Und wir haben ein Röntgenbild gemacht. Aber im Röntgenbild sieht man nur einen Emphysem-Aspekt von der Lunge, ja? Keine sicheren Infiltrate. Wenn die Patientin jetzt Gewichtsverlust und alles Mögliche jetzt angegeben hat, würden Sie nicht noch weitergehen und lieber noch eine andere Untersuchung machen bei ihr? Dann, ja, zur weiteren Abklärung werde ich Antibiotikatherapie. Nein, das meine ich nicht. Sie haben das Röntgenthorax. Ja, aber etwas Besseres als ein Röntgenthorax. Sie hat doch Gewichtsverlust. Man sieht im Röntgenthorax nicht viel. Was würden Sie noch machen? Thorax, Computertomographie. Sehr gut. Ein CT-Thorax würden wir machen. Genau. Warum? Ja, erstens, wir sehen, ob sie eine Lungenembolie hat. Und zweitens, wir machen das aber weswegen? Ja, um Bronchialkarzinom auszuschließen. Sehr gut. Ne? Ja. Tumorausschluss. Ausschließen. Lungentumor. Sehr gut. Super. Sehr gut, wirklich. So, jetzt aber mal ganz ehrlich. Die Patientin hat tatsächlich einen Lungentumor, ein Lungenkarzinom jetzt. Haben Sie gesehen im CT? Wie erklären Sie ihr das jetzt? Die Patientin, erkläre ich. Mhm. Zuerst frage ich, sind Sie Vollmacht oder haben Sie Vollmacht? Sie sagt, Warum fragen Sie erst, ob sie eine Vollmacht hat? Ja, zum Beispiel, wenn Sie nicht gut denken oder nachdenken. Nein, ist sie nicht. Sie ist nicht dement. Sie ist nicht dement, sie ist voll orientiert. Also Sie müssen mit der Patientin bitte jetzt reden und ihr erklären, was sie hat. Nach ihrer Ergebnisse wurden wir bei Ihnen bösartige Lungenkrankheit ermittelt und wegen dieser Krankheiten werden wir sie bei Onkologie überweisen. Nein. Onkologisch vorstellen, bei unseren Onkologen vorstellen, immer sagen, ne? Vorstellen. Dann Konsil machen, vorstellen. Die Patienten Konsil verstehen das, wenn man sagt, wir werden sie noch bei unseren Onkologen vorstellen. Was heißt das? Ich habe eine COPD, das weiß ich. Ja, in ihrer Atemwege gibt es eine Herausforderung. Herausforderung? Entschuldigung. Gibt es eine Raumforderung? Ich habe eine COPD. Das weiß ich, dass ich eine COPD habe. Ja, COPD ist ganz andere Krankheiten. Es gibt hier eine Raumforderung, eine bösartige Gewebe. Das heißt, meine COPD ist bösartig geworden? Es ist auch bösartig, aber es ist behandelbar. Ich habe das nicht ganz verstanden, was Sie mir sagen wollen. Was habe ich jetzt an der Lunge? Okay, Frau Schmidt, Sie haben in Ihrer Atemwege eine Tumor. In Ihrer Lunge, sagen Sie Lunge bitte. Lungentumor. Tumor. Tumor, genau. Die Patienten verstehen nur Wort Tumor. Ja, Tumor. Sie haben einen Lungentumor. Okay, alles klar, das wollte ich nur wissen. Okay, ja, jetzt sagen Sie mir doch nochmal. Reicht mir schon absolut aus. Jetzt sagen Sie mir nochmal, wie man die COPD einteilt. COPD ist vier Grade. Ach so, eine Untersuchung haben wir noch vergessen. Wir machen noch eine Lungenfunktionsprüfung, ne? Das haben wir vergessen. Ja. Fragen Sie der Patienten, bitte erklären Sie ja, was eine Lungenfunktionsprüfung ist. Ja, Frau Schmidt, werden wir für Sie Lungenfunktionstest veranlassen. Zuerst können Sie mit Ruhe ein- und zuatmen und dann möchte ich von Ihnen sehr starke einatmen und dann dass Sie kräftig einatmen und dann mit dieser Pipette, nein, mit dieser Röhre Plastikröhre atmen Sie mit gut verschlossenen Mundlippen. Ja, gut verschlossenen Lippen. Verschlossen Ihre Lippen und dann feste. Atmen Sie fest. So schnell Sie können feste alles raus. Rausatmen. Sehr gut, okay. Aber ich wollte was anderes jetzt. Jetzt teilen Sie mir mal die COPD-Stadien ein. Die Patientin braucht nicht... Nein, ich möchte einfach nur wissen, ganz nach Text, nach Lehrbuch, wie teilt man COPD ein? Nach welchen Stadien? Wie heißen die Stadien? Wie wird die COPD eingeteilt? Nach welchen Stadien wird COPD eingeteilt? Goldstadien, ne? Gold. G-O-L-D, Gold. Nochmal, die COPD wird den Begriff müssen Sie aber wirklich wissen. Goldstadien. Einmal sagen nur, Goldstadien. Und wie viele Stadien gibt es nach Gold? 4. Sehr gut, genau. Genau, 1, 2, 3, 4. Und wonach sind die Kriterien? Wonach wird es eingeteilt? Nach welchem Parameter? Ein-Sekunden-Kapazität. Ja. Forcierte Expiration. Ne? Diese forcierte Ein-Sekunden-Kapazität. Forciert heißt ja ganz stark. Danach wird es eingeteilt. Sehr gut. Dann gibt es aber, glaube ich, auch noch dieses A, B, C. Das ist irgendwie nach Exazerbation, glaube ich, wird das noch eingeteilt. Das weiß ich aber auch nicht. Das heißt, bei dieser Patientin müssten wir die Lungenfunktionsprüfungen sehen. Und wenn die Ein-Sekunden-Kapazität unter 40 ist zum Beispiel, dann hat sie schon mal Stadium 3, 4, ja, und dann wenn sie halt oft das Exazerbation hat. Ich kann das auch nicht so gut, ich muss das jetzt auch nachlesen, aber dass Sie das einmal gehört haben, okay? Okay. Okay. Und Antibiotikatherapie bei COPD-Patienten sind wir großzügig, ja, auch wenn das CRP nicht so hoch erhöht ist, wir geben großzügig, ne, wenn sie die klinischen Anzeichen hat. Und Sie haben eben noch was Richtiges gesagt. Entschuldigung, dass ich da nicht drauf eingegangen bin. Ja, sie braucht auch, sie muss auch Sputum mit mir einschicken, ne? Ja. Ne, Mikrobiologie. Dann sagen Sie Mikrobiologie. Sputum geht in die Mikrobiologie. Super. Also insgesamt, haben Sie noch Fragen? Levofloxacin werden wir verschreiben. Bei der COPD, also wir können ja mal ganz einfach anfangen bei der COPD erstmal mit dem Antibiotikum, also das Einfachste. Wir können mit zum Beispiel Ciprofloxacin anfangen, ja. Und dann geben wir noch was für die atypischen Keime dazu, zum Beispiel Clarithromycin, Azithromycin, ja. Und dann warten wir Antibiogramm ab und dann können wir das immer noch umstellen. Und wenn das nicht wirkt, nach 3 Tagen kann man es ja immer noch umstellen, ja. Also man muss immer bei COPD-Patienten auch was für die atypischen Keime noch geben. Okay, alles klar. Ja, das war çok üzüldüm, çok şey yaptım, çok sıktım ama prüfung da böyle olacak.